machen kann, ist den Körper chemisch aufzulösen. Überhaupt noch niemand war. Und du bist groß geworden, hast dich prima entwickelt. Das war toll, das mit anzusehen. Jeder Tag war ein besonderes Geschenk. Die Zeit verging und plötzlich warst du ein Mann. Du musstest dich der Welt stellen, das hast du getan. Aber irgendwo unterwegs hast du dich verändert. We'll be right back. keine Beweise? Moment mal. Soll das überhaupt? Es gibt überhaupt gar keine Beweise? Das ist ein Quatsch hier.